Auguste und Dr. Wilhelm Drill. Wien 23, Mauer Lange Gasse 62. Wohnung von Familie Drill. Der jüdische praktische Arzt Dr. Wilhelm Drill wohnte und führte seine Praxis in der Mauer Lange Gasse 62 im Bernheier Haus, Ecke Kirchengasse, heute Gesselgasse. Er war in der Gemeinde angesehen und beliebt, galt als guter, verlässlicher Arzt und großer Menschenfreund. Er wurde in Pasdorf am 31.08.1873, Bezirk Mistelbach in Niederösterreich geboren, absolvierte das Gymnasium in Nikolsburg und promovierte an der Wiener Universität zum Doktor der Medizin. Danach war er 5 Jahre im Wiener Allgemeinen Krankenhaus als Sekundararzt tätig. 1903-1904 eröffnete er eine Praxis in Mauer. 1907 übersiedelte er in das Bernheier Haus Lange Gasse 62. Von August 1914 bis November 1918 leitete Dr. Wilhelm Drill als Spitalskommandant das Reservelazarett in Uska bzw. der Roletta in Bosnien. Er wurde mit dem Goldenen Verdienstkreuz mit der Krone am Band, der Tapferkeitsmedaille, dem Ehrenzeichen zweiter Klasse vom Roten Kreuz mit den Kriegsdekorationen ausgezeichnet. Dr. Drill heiratete am 6.04.1925 am magistratischen Bezirksamt Altergrund Auguste Taussig, geboren am 18.03.1887 in Wien-Siem, römisch-katholisch. Die Ehe blieb kinderlos. Er kam als praktischer Arzt immer seinem Beruf mit vollster und aufopfernder Pflichterfüllung nach. Politisch trat er nie hervor. Er war ein guter Mensch, hatte in Mauer keine Gegner, geschweige denn Feinde. Er wurde Kassenarzt zahlreicher Krankenkassen, von der Gemeinde Mauer als zweiter Totenbeschauer vereidigt und vertrat den jeweiligen Gemeindearzt. 1936 beschloss der Gemeindetag von Mauer einstimmig, in Würdigung seiner Verdienste während der langjährigen Tätigkeit in Mauer für ihn den Titel eines Medizinalrates zu erwirken. Sommer 1938 behandelte er in seiner Praxis nur noch jüdische Patienten und schloss diese entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen am 30.09.1938. Vielleicht bemühte sich Dr. Drill, nun Wilhelm Israel genannt, 1940-41 doch noch um eine Ausreise. Am 7.02.1941 erging er ihm ein Sicherheitsbescheid zur Zahlung von 11.700 Reichsmark, Reichsflugsteuer, da Feststellungen darauf schließen lassen, dass er den Wohnsitz im Reichsgebiet aufgeben werde. Bis zum Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion am 22.06.1941 bestand als einer der letzten Ausreisemöglichkeiten der Landweg über Russland und Sibirien nach Shanghai in China. Am 17. August 1941 mussten Dr. Wilhelm Drill und seine Gattin Mauer verlassen und nach Wien 1, Rotenturmstraße 21 übersiedeln und Februar 1942 in ein Lager in Wien 2, Sperlgasse. Von dort erfolgte die Deportation nach Wlodawa im Distrikt Lublin in Polen. Mit einem Transport von 1000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern verließen sie am 27.04.1942 um 19.11 Uhr den Wiener S-Bahnhof mit dem Ziel, das Ghetto in der polnischen Kleinstadt Wlodawa. Nach einzelnen Verbringungen, bereits Sommer 1942, wurde das Ghetto im Oktober 1942 aufgelöst und die Bewohner in die Vernichtungslager Belzec, Sobibor oder in das Konzentrationslager Majdanek gebracht und ermordet. Von den 1000 nach Wlodawa deportierten österreichischen Juden überlebten nur 3 Personen. Der genaue Todestag und der Ort sind unbekannt. Die Familie Drill wurde am 8.05.1945 für tot erklärt.